dir zu gut. Du bist eine schöne Frau, schön, wohin ich immer schau. Doch was hab ich davon? Nichts. Gut, auch dein Mund ist wunderschön. Küssen musst du gut verstehen. Doch was hab ich davon? Nichts. Lass dich endlich umarmen und küssen auch. Schon damit ich nicht ewig zu fragen brauch. Gut, du bist eine schöne Frau, schön, wohin ich immer schau. Doch was hab ich davon? Nichts. Gut,